8. Am späten Nachmittag wurde ich wieder vorgeführt und mir wurde gesagt, ich möge den beiden Beamten in Zivil folgen. Wir gingen auf den Bahnhof und fuhren ab. Auf der Station einer kleinen Stadt stiegen wir aus und gingen in die Polizeiwache der Stadt. Dort saß ich auf der Bank und wurde von allen Cops, die von Ablösung kamen, betrachtet wie ein Tier im zoologischen Garten. Ab und zu sprach man auch mit mir. Als es gegen 10 Uhr war, sagten zwei Männer zu mir: »Es ist jetzt Zeit. Wir wollen gehen.« Wir gingen über Felder und gingen auf Wiesenpfaden. Endlich blieben die beiden stehen und einer sprach mit verhaltener Stimme: »Gehen Sie dort in jener Richtung, die ich Ihnen zeige, immer geradeaus. Sie werden niemand treffen. Wenn Sie aber jemand sehen sollten, so gehen Sie ihm aus dem Wege oder legen Sie sich hin, bis er vorüber ist. Wenn Sie eine Zeit gegangen sind, dann kommen Sie zu einer Bahnlinie. Folgen Sie der Bahnlinie, bis Sie zu der Station kommen. Halten Sie sich dort in der Nähe auf bis gegen morgen. Sobald Sie sehen, dass ein Zug zur Abfahrt fertig gemacht wird, gehen Sie zum Schalter und sagen: »Un troisième à Anvers. Können Sie das behalten?« »Ja, das kann ich. Es ist sehr leicht.« »Aber reden Sie sonst kein Wort weiter. Sie bekommen dann Ihre Fahrkarte und fahren nach Antwerpen. Dort kriegen Sie leicht wieder ein Schiff, wo man immer Seeleute braucht. Hier haben Sie etwas zum Beißen und auch noch etwas zum Rauchen. Kaufen Sie nichts, bevor Sie in Antwerpen sind. Hier sind 30 belgische Franken.« Er händigte mir ein Paket Butterbrote ein, einen Papierbeutel mit Zigarren und eine Schachtel Zündhölzer, damit ich niemand um Feuer anzubetteln brauchte. »Kommen Sie nie wieder zurück nach Holland. Sie bekommen 6 Monate Gefängnis und Internierungscamp. Sie sind also hiermit ausdrücklich verwarnt vor einem Zeugen. Goodbye und viel Glück.« Da stand ich in der Nacht auf offenem Felde. Viel Glück. Eine Strecke ging ich nun in jener Richtung, bis ich überzeugt war, dass die beiden mich nicht mehr sehen konnten oder dass sie nun fort waren. Dann blieb ich stehen und begann zu überlegen. Nach Belgien? Da gab es lebenslänglich Gefängnis. Zurück nach Holland? Da gab es nur 6 Monate Gefängnis. Das war schon billiger. Dann kam noch das Internierungscamp für Passlose. Hätte ich doch nur gefragt, wie lange das Internierungscamp dauert. Wahrscheinlich war das lebenslänglich. Denn aus welchem Grunde sollte es Holland billiger machen als Belgien? Ich kam zu dem Entschluss, dass Holland auf alle Fälle billiger war. Es war auch darum besser, weil ich dort mit der Sprache zurechtkommen konnte, während ich in Belgien gar nichts reden konnte und noch viel weniger verstehen. Nun ging ich erst einmal eine Strecke seitlich fort, ungefähr eine halbe Stunde lang, und dann querfeldein zurück nach Holland. Das lebenslänglich war doch zu bitter. Es ging ganz gut, nur immer tapfer drauf los. »Halt! Stehen bleiben! Oder es wird geschossen!« Recht angenehm, wenn plötzlich aus der Finsternis herausgerufen wird: »Es wird geschossen!« Zielen kann der Mann ja nicht und sehen kann er mich auch nicht. Aber eine nicht gezielte Kugel kann auch treffen. Und das ist schließlich doch noch schlimmer als lebenslänglich. »Was machen Sie denn hier?« 2 Männer kamen aus der Dunkelheit heraus und auf mich zu. Einer fragte mich das. »Ich gehe ein wenig spazieren. Ich kann nicht schlafen.« »Warum gehen Sie denn gerade hier auf der Grenze spazieren?« »Die Grenze habe ich nicht gesehen. Es ist ja kein Zaun da.« 2 grelle Taschenlampen waren auf mich gerichtet und ich wurde durchsucht. Was die Menschen nur immer zu durchsuchen haben. Ich glaube, die suchen überall nach den verloren gegangenen 14 Punkten Wilsons. Ich habe sie jedenfalls nicht in der Tasche. Als sie nun nichts weiter fanden als die Butterbrote, die 30 Franken und die Zigarren, blieb einer bei mir stehen, während der andere ein Stück des Weges, auf dem ich gekommen war, ableuchten ging. Wahrscheinlich hoffte er dort den Weltfrieden zu finden, der in der ganzen Welt gesucht wird, seitdem unsere Jungens dafür gekämpft und geblutet haben, dass dieser Krieg der letzte Krieg sei. »Wo wollen Sie denn hin?« »Ich will zurück nach Rotterdam.« »Jetzt? Warum denn gerade um Mitternacht und gerade hier über die Wiese? Warum gehen Sie denn nicht auf der Straße?« Als ob man nicht nachts über eine Wiese gehen könnte. Die Leute haben merkwürdige Ansichten. Und immer haben sie gleich einen Verdacht, dass man irgendein Verbrechen begangen haben könnte. Ich erzählte nun, dass ich von Rotterdam käme und wie ich hierher gekommen sei. Da wurden sie aber wütend und sagten, ich solle sie nicht zum Narren halten, es sei ganz klar, dass ich von Belgien käme und mich nach Holland reinschleichen wolle. Als ich ihnen nun sagte, aber die 30 Franken bewiesen doch, dass ich die Wahrheit gesagt hätte, wurden sie noch wütender und sagten, das sei eben gerade ein Beweis, dass ich sie anlügen wollte. Die Franken seien ein Beweis, dass ich von Belgien komme, denn in Holland habe man keine Franken. Nun gar noch zu sagen, dass mir holländische Beamte dieses Geld gegeben hätten und mich mitten in der Nacht auf ungesetzlichem Wege abgeschoben hätten, das zwänge sie, mich zu arretieren und mich unter Anklage der Beamtenbeschimpfung zu stellen. Sie wollten aber noch einmal Gnade mit mir haben, weil ich offenbar ein armer Schlucker sei, der nicht die Absicht gehabt habe zu schmuggeln, und sie würden mich auf den richtigen Weg führen, auf dem ich wieder zurück nach Antwerpen kommen könne. So gut waren diese Leute zu mir. Jetzt musste ich doch nach Belgien gehen. Da half nichts. Wenn nur das lebenslänglich nicht wäre. Eine Stunde wanderte ich nun in der Richtung nach Belgien. Ich wurde müde und stolperte vor mich hin. Am liebsten hätte ich mich hier hingelegt und geschlafen. Ich hielt es aber doch für besser, weiterzugehen, um aus dem gefährlichen Bereich, wo geschossen werden darf, auf den, der nicht schießen darf, herauszukommen. Da plötzlich packte mich etwas am Bein. Ich dachte, es ist ein Hund. Als ich aber zufasse, ist es eine Hand. Und da flammt auch schon eine Taschenlaterne auf. Dieses Ding ist auch eine Erfindung des Satans. Man sieht sie immer erst, wenn sie einem dicht vor Augen ist. Zwei Mann stehen jetzt auf. Sie lagen da an der Wiese, und ich bin ihnen so schön richtig mitten in die Arme gelaufen. »Wo wollen Sie denn hin?« »Nach Antwerpen.« »Sie sprechen Holländisch oder mehr Flämisch.« »Nach Antwerpen wollen Sie, jetzt zur Nachtzeit. Warum gehen Sie denn nicht auf der ordentlichen Straße, wie es anständigen Menschen gebührt?« Ich erzähle ihnen nun, dass ich nicht aus freiem Willen käme und sage ihnen, wie es zugegangen sei, dass ich mich hier herumzudrücken habe. »Solchen Schwindel können Sie anderen erzählen, nicht uns. So etwas tun Beamte nicht. Sie haben da in Holland etwas ausgefressen und wollen nun hier rüber, aber das gibt es nicht. Wollen wir erst einmal die Taschen durchsuchen, um zu erfahren, warum Sie hier mitten in der Nacht über die Wiesen gehen und immer auf der Grenze?« Sie fanden in meinen Taschen und zwischen den Nähten meiner Sachen nicht, was sie suchten. Ich wollte gerne wissen, was die Leute eigentlich immer suchen und warum sie einem immer die Taschen durchwühlen müssen. Eine üble Angewohnheit dieser Leute. »Wir wissen schon, was wir suchen. Da brauchen Sie sich gar keine Sorge zu machen.« Nun bin ich auch nicht klüger, aber finden tun sie nichts. Ich bin überzeugt, dass es bis an das Weltende eine Hälfte Menschen geben wird, die immer die Taschen durchsuchen muss, und eine andere Hälfte, die sich das Durchsuchen der Taschen gefallen lassen muss. Vielleicht geht der ganze Streit der Menschheit nur darum, wer das Recht hat, die Tasche zu durchsuchen und wer die Pflicht hat, sich das gefallen zu lassen und noch dafür zu bezahlen. Nachdem das Amtsgeschäft vorüber ist, sagte eine zu mir, »So, da drüben ist die Richtung nach Rotterdam. Da gehen Sie jetzt immer drauf los und lassen Sie sich hier ja nicht wiedersehen. Und wenn Sie wieder einmal Grenzpolizei treffen, dann halten Sie sie nicht für so dumm, wie Sie uns gehalten haben. Habt ihr denn da drüben in eurem blödsinnigen Amerika nichts mehr zu essen, dass ihr alle hier herüberkommen müsst, um uns das bisschen Essen, das wir für unsere Leute brauchen, auch noch wegzufressen?« »Ich bin doch aber gar nicht freiwillig hier«, widerspreche ich, »und ich weiß am besten, wie recht ich habe.« »Merkwürdig. Das sagt jeder von euch, den wir hier aufgreifen.« »Das ist ja ganz etwas Neues. Da bin ich vielleicht nicht einmal der Einzige, der sich hier auf einem fremden Erdteil herumtreiben muss. Nun ziehen Sie ab und machen Sie keine überflüssigen Umwege mehr. Es wird bald hell und dann werden wir Sie gut beobachten. Rotterdam ist ein guter Platz. Da sind viele Schiffe, die immer jemand brauchen.« Wie oft mir das nun schon erzählt worden ist. Es müsste eigentlich durch das häufige Erzählen nun schon eine wissenschaftliche Wahrheit geworden sein. Mit den 30 Franken konnte ich hier in dem kleinen Städtchen nichts anfangen, das wäre sicher gleich aufgefallen. Aber da kam ein Milchwagen, und der nahm mich eine Strecke mit. Und dann kam ein Lastauto, und das nahm mich eine Strecke mit. Dann kam wieder ein Bauer, der Schweine zu einer Stadt brachte. So kam ich Meile um Meile näher nach Rotterdam. Sobald die Menschen nicht zur Polizei gehören und sobald sie nicht zur Polizei gerechnet werden wollen, fangen sie an, sehr liebe Geschöpfe zu werden, die ganz vernünftig denken und ganz normal fühlen können. Ich erzählte den Leuten ganz treu, wie es mir ergangen sei und dass ich keine Papiere hätte. Und sie waren alle so nett, gaben mir zu essen, gaben mir einen warmen, trockenen Winkel, um zu schlafen und gaben mir gute Ratschläge, wie ich der Polizei am besten aus dem Wege gehen könne. Es ist recht sonderbar. Keiner liebt die Polizei. und man ruft bei einem Einbruch die Polizei auch nur darum, weil einem nicht erlaubt ist, dem Einbrecher das Leder selbst zu versohlen und ihm den Raub wieder abzunehmen. 9. Die 30 Franken, umgewechselt in holländische Gulden, gaben nicht viel her. Aber auf Geld kann man sich ja überhaupt nicht verlassen, wenn man sonst nichts nebenbei hat. Das Nebenbei kam an einem Nachmittag, gleich darauf. Ich sträuchte am Hafen entlang und da sah ich zwei Mann daherkommen. Als sie nahe bei mir waren, schnappte ich etwas von ihrem Geschwätz auf. Es ist ja so urkomisch, wenn man einen Engländer reden hört. Die Engländer behaupten immer, wir könnten nicht richtig Englisch sprechen, aber was die Leute reden, das ist sicher kein Englisch. Das ist überhaupt keine Sprache. Na ganz egal, ich kann sie ja nicht riechen, die Rotköppe. Aber uns können sie ja auch nicht verdauen. Da gleicht sich das wieder aus. Das geht nun schon so seit 200 und ich weiß nicht wie viel Jahren. Nun ist natürlich die ganze Suppe erst recht wieder übergekocht, seit die große Schweinerei im Gange war. Da kommt man nun in einen Hafen, wo sie dicke sitzen wie die Brombeeren. In Australien oder vielleicht in China oder Japan. Wie es gerade trifft. Man will einen heben gehen und rutscht in eine Hafenschenke. Da sitzen sie und stehen sie nun und kaum hat man ein Wort raus, gleich geht das Vergnügen los. Hey, Jank! Man kümmert sich gar nicht um die Bullköppe, man trinkt seinen Kleinen und will gehen. Mit einem Male rasselt es aus einer Ecke. Who won the war? Wer hat den Krieg gewonnen, Jank? Möchte wissen, was mich das angeht. Ich habe ihn nicht gewonnen. Das weiß ich einmal ganz genau. Und die ihn wirklich gewonnen zu haben, meinen, die haben auch nichts zu lachen und wären froh, wenn niemand davon überhaupt sprechen möchte. Hey, Jank, who won the war? Was soll man nun sagen, wenn man ganz allein ist und da sind 2 Dutzend Brotköppe drin? Sagt man, wir, dann gibt es Sänge. Sagt man, die Franzosen, dann gibt es Sänge. Sagt man, ich, dann lachen sie. Aber Sänge gibt es trotzdem. Sagt man, the Dominions, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, dann gibt es Sänge. Sagt man gar nicht, so heißt das, wir Amerikaner, und es gibt Sänge. Zu sagen, ihr habt ihn gewonnen, das wäre eine unverschämte Lüge. Und lügen möchte man nicht. Also gibt es Sänge. Und da kann man nicht dran vorbei. So sind die Bullen. Und dann heißt es immer noch, die Vettern von drüben. Meine nicht. Da wundern sie sich noch, wenn man sie nicht riechen kann. Aber was wollte ich denn machen? Auf welchem Eimer seid ihr denn? Fragte ich. Na, Jänkchen, was machst du denn hier? Wir haben doch gar keinen Jänk hier gesehen. Sie fühlen sich, weil sie schon Zimt riechen. Ich bin 8 abgekantet und kann jetzt nicht Anker hieven. Keine Versicherungspolice, hä? Erraten. Willst du jetzt wegstauen? Muss. Kiel sitzt auf. Brennt. Wir sind auf einem Schotten. Wo geht ihr denn jetzt raus? Fragte ich. Boulogne. Bis dahin können wir dich stauen. Weiter geht's aber nicht. Der Bosun, der Bootsmann, ist ein Hund. Gut, dann auf nach Boulogne. Wann ebbt ihr ab? Am besten, du kommst rauf um 8. Da ist der Bosun saufen. Wir stehen an der Schanze. Wenn ich die Mütze in den Nacken schiebe, ist alles klar. Wenn ich nichts mache, wartest du noch eine Weile. Lauf nicht so viel gerade vor der Nase herum. Wenn du aber gewischt wirst, lässt du dir eher das Maul breitschlagen, ehe du sagst, wer dich gelotst hat. Ehrensache. Verstanden? Um 8 war ich da. Die Mütze wurde in den Nacken geschoben. Der Bosun war besoffen und wurde vor Boulogne nicht nüchtern. Und da stieg ich aus und war in Frankreich. Ich wechselte mein Geld in französische Franken um. Dann ging ich zum Bahnhof und da stand der Express für Paris. Ich nahm eine Karte für die erste Station und setzte mich in den Zug. Die Franzosen sind zu höflich, als dass sie einen während der Fahrt belästigen würden. Und da war ich mit einem Male in Paris. Aber da wurden die Karten kontrolliert. Und ich hatte keine für Paris. Wieder Polizei. Natürlich, wie könnte es auch ohne Polizei gehen? Es wurde ein grausames Radebrechen. Ich ein paar Brocken Französisch, die Leute jeder einen Brocken Englisch. Das meiste hatte ich zu erraten. Wo ich herkäme? Von Boulogne. Wie ich nach Boulogne gekommen sei? Mit einem Schiff. Wo meine Seemannskarte sei? Habe keine. Was? Sie haben keine Seemannskarte? Diese Frage würde ich jetzt sogar verstehen, wenn man sie zu mir auf Hindostanisch sagte. Denn die Geste und der Tonfall sind so genau die gleichen, dass man sich nie irren könnte. Pass habe ich auch nicht. Ich habe auch keine Identitätskarte. Ich habe überhaupt keine Papiere. Nie Papiere gehabt. Das sage ich gleich in einem Atemzuge. Nun können Sie wenigstens diese Fragen nicht stellen und sich damit die Zeit vertreiben. In der Tat werden Sie ein wenig verblüfft, weil Sie nun ganz aus der Reihe gekommen sind. Für eine Weile weiß keiner, was er fragen oder sagen soll. Glücklicherweise bleibt Ihnen ja die Fahrkarte, die ich nicht hatte. Und am nächsten Tage ist wieder ein Verhör. Ich lasse Sie ruhig verhören und reden und fragen. Ich verstehe nichts. Am Schluss wird mir aber klar, dass ich 10 Tage Gefängnis weg habe wegen Eisenbahnbetrugs oder so etwas Ähnlichem. Was weiß ich. Es ist mir auch gleichgültig. Aber das war meine Ankunft in Paris. Diese Gefängnislaufbahn war recht drollig. Erster Tag, Einlieferung, Baden, Untersuchung, Wäscheausteilung, Zellenverteilung, der erste Tag war vorbei. Zweiter Tag, Quittieren kommen beim Kassenverwalter über die Summe, die ich bei meiner Verhaftung im Besitz hatte. Abermalige Personenfeststellung und Eintragung in dicke Bücher. Nachmittag, Empfang beim Gefängnisgeistlichen. Er sprach gut Englisch, behauptete er. Das muss aber das Englisch gewesen sein, als William der Eroberer noch nicht in England gelandet war, denn ich verstand von diesem guten Englisch nicht ein einziges Wort, ließ es mir aber nicht anmerken. Wenn er von Gott sprach, sagte er immer Goat, und ich war der Meinung, er rede von einer Ziege. Damit ging auch der zweite Tag herum. Dritter Tag, vormittags werde ich gefragt, ob ich schon mal Schürzenbänder angenäht hätte. Ich sagte nein. Nachmittags wurde mir mitgeteilt, dass ich in die Schürzenabteilung eingereiht würde. Damit ging der dritte Tag zu Ende. Vierter Tag. Vormittags wurden mir Schere, Nadel, eine ganze Nähnadel, Zwirn und ein Fingerhut gegeben. Der Fingerhut passte nicht, aber mir wurde gesagt, einen anderen hätten sie nicht. Nachmittags wurde mir gezeigt, wie ich die Schere, die Nähnadel und den Fingerhut immer sichtbar auf den Schemel zu legen und den Schemel in die Mitte der Zelle zu stellen habe, wenn ich die Zelle für den Rundgang verlasse. Außen neben der Tür wurde ein Plakat angeschlagen mit der Aufschrift »Besitzt eine Schere, eine Nähnadel und einen Fingerhut«. Damit war der vierte Tag herum. Fünfter Tag, Sonntag. Sechster Tag, vormittags werde ich in die Arbeitshalle geführt. Nachmittags wird mir ein Platz in der Arbeitshalle angewiesen. Der sechste Tag ist rum. Siebenter Tag. Vormittags wird mir der Gefangene gezeigt, der mich lehren soll, wie Schürzenbänder angenäht werden sollen. Nachmittags sagt mir der Gefangene, ich solle meine Nähnadel schon mal einfädeln. Der siebente Tag ist rum. Achter Tag. Der Lehrmeister zeigt mir, wie er die Schürzenbänder annäht. Nachmittags ist Baden und Wiegen. Der achte Tag ist rum. Neunter Tag. Vormittags muss ich zum Direktor kommen. Mir wird mitgeteilt, dass morgen meine Zeit um sei und ich werde gefragt, ob ich Beschwerden vorzubringen hätte. Dann muss ich meinen Namen ins Fremdenbuch schreiben. Nachmittags wird mir gezeigt, wie ich ein Schürzenband anzunähen habe. Der neunte Tag ist rum. Zehnter Tag. Vormittags nähe ich ein Schürzenband an. Mein Lehrmeister betrachtet sich das angenähte Band 1,5 Stunden und sagt dann, es sei nicht gut angenäht, er müsse es wieder abtrennen. Nachmittags nähe ich wieder ein Schürzenband an. Als ich das eine Ende gerade angenäht habe, werde ich zur Abfertigung gerufen. Ich werde gewogen, untersucht, bekomme meine Zivilsachen, die ich anziehen darf und kann dann im Hof spazieren gehen. Der zehnte Tag ist rum. Am nächsten Morgen um 6 werde ich gefragt, ob ich noch Frühstück haben wolle. Ich sage nein, werde zum Kassenverwalter geführt, wo ich eine Weile warten muss, weil er noch nicht da ist. Dann kriege ich doch Frühstück und endlich kommt der Kassenverwalter, der mir mein Geld zurückgibt, was ich wieder zu quittieren habe. Dann erhalte ich 15 Centimes für Arbeitsleistung, war entlassen und konnte gehen. Verdient hat der französische Staat nicht viel an mir und ob die Eisenbahn sich nun einbilden darf, bezahlt zu sein, ist auch noch die Frage. Draußen wurde ich aber gleich wieder von der Polizei in Empfang genommen. Ich wurde verwarnt. Innerhalb 15 Tagen hätte ich das Land zu verlassen, auf demselben Wege, auf dem ich hereingekommen sei. Würde ich nach Ablauf von 15 Tagen noch innerhalb der Landesgrenzen gefunden, so würde nach Maßgabe der Gesetze mit mir verfahren werden. Also, mit mir verfahren werden. Was das bedeutete, war mir nicht klar. Vielleicht hängen oder auf dem Scheiterhaufen schmoren. Warum nicht? In dieser Zeit der vollendeten Demokratien ist ein Passloser und damit also auch ein Nichtwahlberechtigter ein Ketzer. Jede Zeit hat ihre Ketzer und jede Zeit hat ihre Inquisition. Heute sind der Pass, das Visum, der Einwanderungsbann die Dogmen, auf die sich die Unfehlbarkeit des Papstes stützt, an die man zu glauben hat, oder man muss die verschiedenen Grade der Folterung über sich ergehen lassen. Früher waren die Fürsten die Tyrannen, heute ist der Staat der Tyrann. Das Ende der Tyrannen ist immer Entthronung und Revolution, ganz gleich, wer der Tyrann ist. Die Freiheit des Menschen ist zu urwüchsig mit seinem ganzen Dasein und Wollen verknüpft, als dass der Mensch irgendeine Tyrannei lange ertragen könnte, selbst wenn die Tyrannei in dem sammetweichen Lügenmantel des Mitbestimmungsrechts erscheinen sollte. »Sie müssen doch aber irgendein Papier haben, lieber Freund«, sagte der Offizier, der mich verwarnte. »Ohne Papier können Sie gewiss nicht immer herumlaufen.« »Ich könnte vielleicht einmal zu meinem Konsul gehen.« »Zu Ihrem Konsul?« Der Ton war mir bekannt. Es scheint, dass mein Konsul in der ganzen Welt bekannt ist. »Was wollen Sie denn bei Ihrem Konsul? Sie haben doch keine Papiere. Der glaubt Ihnen keine Silbe, wenn Sie keine Papiere haben. Er gibt nur auf Papiere etwas. Besser, Sie gehen gar nicht hin, sonst werden wir Sie nie wieder los und haben Sie für das ganze Leben auf dem Halse.« »Wie sagten die Römer? Die Konsuln sollen darauf bedacht sein, dass der Republik nichts Übles widerfahre. Und es könnte der Republik sicher sehr viel Übles widerfahren, wenn die Konsuln nicht verhindern würden, dass jemand, der keine Papiere hat, sein Heimatland wieder sieht.« »Aber irgendein Papier müssten Sie doch haben. Sie können doch nicht gut den Rest Ihres Lebens ohne Papiere herumlaufen.« »Ja, das glaube ich auch, dass ich ein Papier haben müsste. Ich kann Ihnen kein Papier geben. Worauf denn? Alles, was ich Ihnen geben kann, ist ein Entlassungsschein aus dem Gefängnis. Mit dem Schein ist nicht viel los, dann schon besser gar nichts. Und bei jedem anderen Papier kann ich nur einsetzen, der Vorzeiger behauptet, der und der zu sein und von da und da herzukommen. Ein solches Papier ist aber wertlos, denn es ist kein Beweis. Es sagt nur das aus, was Sie aussagen. Und Sie können natürlich erzählen, was Sie wollen, ob es wahr ist oder nicht. Selbst wenn es wahr ist, es muss bewiesen werden können. Es tut mir sehr leid. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich habe Sie amtlich verwarnt und Sie müssen das Land verlassen. Gehen Sie doch nach Deutschland. Das ist auch ein sehr schönes Land.« »Warum Sie mich alle nach Deutschland schicken? Das möchte ich wissen.« 10. Nun blieb ich erst einmal einige Tage in Paris, um abzuwarten, was geschehen würde. Geschehnisse können einem manchmal besser voranhelfen als die schönsten Pläne. Ich hatte ja jetzt ein gutes Recht, mir Paris anzusehen. Meine Fahrkarte war bezahlt, meine Verpflegung im Gefängnis hatte ich abverdient, so war ich dem französischen Staat nichts mehr schuldig und ich durfte sein Pflaster ablaufen. Wenn man nun so gar nichts zu tun hat, kommt man auf allerlei überflüssige Gedanken. Einen so überflüssigen Gedanken bekam ich eines guten Tages und er führte mich zu meinem Konsul. Dass es ganz hoffnungslos war, wusste ich im Voraus. Aber ich dachte, es schadet doch nie etwas, wenn man Erfahrungen über Menschen sammelt. Alle Konsuln sind in dieselbe Form gegossen wie alle übrigen Beamten. Sie gebrauchen wörtlich denselben Redeschatz, den sie bei ihren Prüfungen vorweisen mussten. Sie werden würdevoll, ernst, befehlshaberisch, devot, gleichgültig, gelangweilt, interessiert und tief traurig bei denselben Gelegenheiten. Und sie werden heiter, lustig, freundlich und geschwätzig bei denselben Gelegenheiten, ob sie im Dienste Amerikas, Frankreichs, Englands oder Argentiniens stehen. Zu wissen, genau zu wissen, wann sie eine dieser Gefühlsäußerungen zu zeigen haben, ist die ganze Weisheit, die ein solcher Beamter benötigt. Ab und zu vergisst aber jeder Beamte einmal seine Weisheit und wird für eine halbe Minute Mensch. Dann kennt man ihn gar nicht wieder. Dann fängt er an, die innere Haut nach außen zu kehren. Der interessanteste Moment aber ist, wenn er plötzlich empfindet, dass die innere Haut bloß liegt und er sie rasch wieder verkrustet. Um diesen Moment zu erleben und um einer Erfahrung reicher zu werden, ging ich zum Konsul.